Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4. Rudolstadt, 18. Oktober 1790. Der Überbringer dieses, ein junger von Wurmb, Geschwisterkind mit meiner Frau, kommt zu den Kadetten, und du wirst mir eine Gefälligkeit erzeigen, wenn du ihm manchmal erlauben willst, deine Schwelle zu betreten. Der Minister Wurmb nimmt sich seiner an, und dieses Verhältnis gibt dir vielleicht Gelegenheit, dir auch jenen zu verpflichten. Viel Rücksicht brauchst du nicht auf ihn zu nehmen, und für die paar Augenblicke, die du ihm zuweilen schenkst, hält dich vielleicht der Kleine selbst durch seinen guten Verstand und seine Naivete schadlos. Ich wünschte nur, dass er bei dir Rat finden möchte, wenn er ihn braucht, und dass dein Auge im Ganzen seine Aufführung begleiten könnte. Ich bin jetzt auf 2 Wochen hier, den Überrest der Ferien bei der Familie meiner Frau zu verleben. In 6 Tagen ist diese Herrlichkeit aus, und ich muss mich wieder einspannen lassen. Ich wollte diese 14 Tage schlechterdings nichts tun, und es wird redlich gehalten. Aber nach diesem beschwerlichen Sommer war diese Erholung mir nötig. Gar angenehm war mir's zu hören, dass meine Geschichte des 30-jährigen Kriegs nicht unter deiner Erwartung geblieben ist. Es galt bei dieser Arbeit mehr, meinen guten Namen nicht zu verscherzen, als ihn zu vermehren, und bei der Kürze der Zeit, bei der Ungelehrigkeit des Stoffs, war diese Aufgabe wirklich schwer. Ich wünschte, dass dein Urteil im Ganzen wenigstens auch das Urteil des Publikums sein möchte, so hätte ich nichts weiter zu wünschen. Du erinnerst dich, dass ich öfters eine Probe mit mir anstellen wollte, was ich in einer gegebenen kurzen Zeit zu leisten vermöge, da ich sonst immer so langsam arbeite. Eine solche Probe ist der 30-jährige Krieg, und ich wundere mich nun selbst darüber, wie leidlich sie ausgefallen ist. Die Eilfertigkeit selbst war vielleicht vorteilhaft für den historischen Stil, den ich hier wirklich weniger fehlerhaft finde als in der niederländischen Geschichte. Der Himmel gebe nun, dass Göschen Ursache habe, zufrieden zu sein, da er gegen 6000 Exemplare absetzen muß, um die Unkosten bezahlt zu haben. Mir ist es nur lieb, dass er mich einstweilen in seinem eigenen und fremden Namen versichert, dass meine Arbeit seine Hoffnung befriedigt habe. Glück zur Eröffnung deiner neuen Laufbahn. Es wird ganz gewiss nur auf dich ankommen, ein sehr wirksames und geachtetes Mitglied deines Kollegiums zu sein, und diese Situation kann sehr viel Befriedigendes für dich haben. Es kommt nur darauf an, dass du mit Arbeit nicht überhäuft wirst, und davor musst du dich gleich anfangs zu verwahren suchen. Der Aufsatz über Moses in der Thalia hat also deinen Beifall. Im 11. Hefte kommen noch 2 andere, ungefähr von demselben Gehalt. Auch die Vorlesung über Lykurg, die du mit angehört hast, ist darunter. Einige Szenen vom Menschenfeind erscheinen vielleicht im 12. Stücke. Die Belagerung von Rhodos ist von einem armen Studenten, und ich habe sie bloß aufgenommen, um mich für einige Vorschüsse, die ich ihm gemacht, einigermaßen bezahlt zu machen. Er hat gar nichts, als was er von mir erhält, und so muss ich mir denn helfen, auf welche Art ich kann, dass mich diese Ausgaben nicht belästigen. Lebe wohl, meine Frau wünscht so sehr, die Musik über die Freude von dir zu haben. Vielleicht kannst du sie dem Soldaten mitgeben, der den jungen Wurmb nach Dresden gebracht hat. Herzliche Grüße von ihr und mir an Minna und Dorschen. Dein S.